Fans von Tupac. Veranstalte eine Poolparty und ich starte ein Blutbad. Ich scheiß auf dumme Schwuchteln und mach keine deepen Tracks. Meine Texte sind tight, deine politisch korrekt. Du schreibst Vergleiche, bei denen man um die Ecke denken muss. Doch ich warte hinter einer und du schwachst in den Schuss. Dein Chef findet, es ist an der Zeit, dich zu belohnen. Denn er sagt, rap mal schwul und du sagst, mach ich doch schon. Ich bin nicht so ein RDK, der Battle Rap macht, weil die Fans es wollen, sondern weil ich Bock darauf hab. Ich bin der Beste, keine Frage, und das kann ich auch beweisen. Denn jeder außer mir, der rappt, ist zu soft, bedeutet scheiße. Du machst auf Real Keeper, darum rappst du wie ein Spaß. Deine Crew hat Angst im Dunkeln, doch ist hässlich wie die Nacht. Wir schießen dich, Penner. Deine Crew ist schwul und kriegt Rosen vom Bachelor. Jetzt heißt es Krieg für deinen Frieden. Was bringt dir deine Bars, wenn wir auf dich Fosse schießen? Wir schießen dich, Penner. Deine Crew ist schwul und kriegt Rosen vom Bachelor. Jetzt heißt es Krieg für deinen Frieden. Was bringt dir deine Bars, wenn wir auf dich Fosse schießen? Du kriegst deine weiblichen Verwandten, weil es dumme Nutten sind. Doch kannst Rap nicht hart machen, weil ich keine Schwuchtel bin. Ich scheiß auf deinen Sound, denn du Bitch rappst zu weak. Deine Crew ist Straße hier, Christopher Street. Du schwuler Hippie, Spaß ist nur Bio-Produkte. Mit deiner Homo-Frise siehst du aus wie eine Tunte. Du willst bunte Farben sehen? Du Raver, geh mal weg. Bei Rap sieht man nur rot, wenn mein Messer in dir steckt. Hab über Koks und Pepsi. Doch sag, wie willst du, Spinner, das weitermachen, wenn ich dir die Nasenwand zertrümmer? Du bist nicht wie die meisten Rapper. Ich würde sagen, du bist schwul. Doch sieht man die Szene an, merkt man, davon gibt es genug. Du gehst zu Rapper Mittwoch, wo du deine Texte spielst. Die sind zwar unfassbar wack, aber die finden es real. MCs wollen Schauspieler sein, denn sie sind Faker. Deine Crew studiert Lyrik wegen Texten von Kollegen. Wir schießen dich, Penner. Deine Crew ist schwul und kriegt Rosen vom Bachelor. Jetzt heißt es Krieg für deinen Frieden. Was bringt dir deine Bars, wenn wir auf dich Fotze schießen? Wir schießen dich, Penner. Deine Crew ist schwul und kriegt Rosen vom Bachelor. Jetzt heißt es Krieg für deinen Frieden. Was bringt dir deine Bars, wenn wir auf dich Fotze schießen?